Grüß Gott, ich bin der Lars und mir erzählen euch heuer was von So red ma da. Willkommen bei Wir hören Stimmen. Heute wird es um einen österreichischen Podcast gehen. Das habt ihr bestimmt schon erraten, wenn ich das hier halbwegs ordentlich nachgemacht habe. Denn So red ma da wird von zwei Originalen, nämlich Michael und Walter aus der Steiermark produziert. Das ist ein Podcast, der sich mit österreichischer Mundart beschäftigt und sich gar nicht an Österreicher richtet, sondern eher noch an Bundesdeutsche, wie Österreicher wahrscheinlich sagen würden. Das merkt man zum Beispiel daran, dass sie am Ende jeder Folge einen kleinen Sprachkurs bringen, wo sie Begriffe, die sie verwendet haben, aber wo sie vielleicht gemerkt haben, der ein oder andere wird den wahrscheinlich nicht kennen, dann nochmal ins Hochdeutsche übersetzen. Sprachkurs. Teil 1. Fahrt. Fahrt heißt im Endeffekt dann, wenn jemanden es Fahrt ist oder langweilig ist. Genau. Langeweilig ist die Fahrt. Ist. Genau. Und jetzt zum Wiederholen. Fahrt. Fahrt. Fahrt. Das zweite Wort ist Most. Most ist ein leckeres Getränk aus Apfelsaft, Traubensaft oder Birnensaft, das etwas länger gestanden ist, leicht vergoren ist und 2% Alkohol in etwa hat. Genau. Most. Most. Most. Der Podcast ist aus einer fixen Idee heraus entstanden, was ich persönlich immer ziemlich sympathisch finde. Die beiden haben an Tim und Holgi nämlich ein kleines Buch geschickt, im Rahmen von NSFW, in dem es um österreichische Beleidigungen und Schimpfformeln geht. Und nachdem das dann dort so gut angekommen ist, haben sie sich gedacht, sie machen daraus selbst einen Podcast. Und das war eine sehr gute Idee. Ich bin mittlerweile Josef Hader-Fan, das ist ein österreichischer Kabarettist und Schauspieler. Und den verstehe ich natürlich viel besser, wenn ich mich ein bisschen in ja, diese österreichische Sprache reindenken kann und schon öfter gehört habe und so weiter. Und deshalb hilft mir So red ma da gerade auch so ein bisschen, bestimmte Floskeln ein bisschen besser zu verstehen, die dort in diesen Filmen auftauchen. Zu der Gruppe, wo wir vorher gehabt haben mit du kriegst gleich ein Watschen oder ich schierst da eine, da passen noch ein paar andere Sachen gut dazu. Sicher. Nämlich dazu. Guschs und Boschts. Gusch kennen wir schon. Gusch kennen wir schon. Guschen. Boscht. Guschs und Boschts heißt das gleiche wie sei still, sonst verpasse ich dir eine. Also Gusch, sonst boscht's. Ja, Androhung körperlicher Gewalt. Wie immer. Mhm. Willst du ein Backelhaus tätschen? Das habe ich früher öfter verwendet, das ist jetzt nicht mehr so. Stimmt, oft. Das kenne ich von dir eigentlich noch, ja. Der Walter war ein wilder Schläger, ein früher Jugend. Ja, durchaus, durchaus. Willst du ein Backelhaus tätschen? Also willst du eine Backung? Hausgemachter Ohrfeigen. Genau, sehr gut. Ja, brauchen wir nicht mehr erzählen. Und was noch dazu passt, ist, hast du schon mal vor einer Watschen gespieben? Ja, das ist einer deiner alten Lieblingsaussprüche. Ja, das kommt nach wie vor. Ich glaube, die passen irgendwie am besten zusammen. Ja, ich meine, hast du schon mal vor einer Watschen gespieben, ist im Endeffekt, sagt das Gleiche aus. Ja, genau. Androhung von Gewalt durch einen Schlag mit der flachen Hand. Genau. Ganz nach ihrer Entstehungsgeschichte legen die beiden auch mit Beleidigungen los. Sie haben in den ersten zwei Folgen nämlich beschrieben, wie sich die Österreicher untereinander und wie die Österreicher ja die Einwohner ihrer Nachbarstaaten quasi beschimpfen. Das ist natürlich immer mit einem zwinkernden Auge, weil das Ganze soll ja lustig und unterhaltend sein und ist es natürlich auch. Aber was für mich sogar noch einen höheren Stellenwert hat, sie haben dann immer viele Erklärungen zu den einzelnen Beleidigungen. Sie haben kleine Anekdoten und das setzt sich natürlich nach diesen beiden Folgen auch fort in den anderen Dingen, die sie so besprechen. Okay. Ja, zu den Preisen werden wir bei unserem nächsten Punkt auch gleich noch was hören. Und zwar unser oder das Hauptwort, was wir auch schon im Intro gehört haben, Biefke. Genau, Biefke ist eigentlich der Klassiker, ja, mit dem eigentlich wirklich sämtliche Deutsche macht, inklusive die Bayern. Genau. Ja, geschichtlich, wo kommt Biefke her? Wir verwenden es zu oft, aber man macht sich nie Gedanken drüber. Biefke stammt von dem Familiennamen Biefke ab, der im deutschen Osten bzw. im slawischen Raum gebräuchlich war. Kommt, leitet sie ab vom altpolnischen Familiennamen Biefka, was sie von wiederum von Biwa ableitet, was Bier bedeutet. Die Bierbrauer. Genau. Hm. Und ja, Biefka ist das erste Mal 1390 in einem lateinischen Dokument in Krakau aufgetaucht. Daraus hat sie dann 1445 in einem deutschen Dokument in Lemburg Biefka ausentwickelt. Und dadurch hat sie dann Biefke mit eingedeutscht, würde ich sagen, so in die Richtung. Mhm. Zusätzlich war dann ein paar hundert Jahre später Biefke Namen für Witzfigur in den 1840er Jahren. In ihrer dritten Episode beispielsweise beschäftigen sie sich mit den Titeln in Österreich. Denn dort gibt es offenbar 900 Stück davon, was ich zum Beispiel auch in dem Umfang nicht wusste. Also ich wusste, da gibt es viel, so Oberstudienrat, Magistrat und was weiß ich noch alles, was es da gibt. Und ja, in dieser Folge werden so die wichtigsten mal erklärt, wo da die Unterschiede sind. Es gibt nämlich verschiedene Kategorien von Titeln und so weiter und so fort. Und meistens beschäftigen sie sich dann eben in jeder Folge mit einem bestimmten Thema. Das wird nicht immer ganz eingehalten und sie schweifen auch mal ab. Aber das macht eigentlich überhaupt nichts, weil man ja die Sprache der beiden sogar so ein bisschen genießen kann, wenn man Mundarten mag. Wer sollte also diesen Podcast hören? Jeder, der sich ein bisschen für Sprache und ja eben Mundart interessiert, sollte da mal reinhören. Denn egal, ob das jetzt Friesisch, Bayerisch, Schwäbisch oder eben Österreichisch ist, ich finde, Mundart macht viele Dinge, zum Beispiel Filme, eben authentischer, wenn es gut umgesetzt ist. Es macht einfach Spaß, zum Beispiel einem Österreicher beim Schimpfen zuzusehen. Und das bereitet einfach Freude. Ich genieße das richtig, wenn die beiden sich unterhalten. Ich mal sehen, wie lange das anhält. Aber ich werde diesen Podcast auf jeden Fall weiterverfolgen, weil ich es hochinteressant finde, was die beiden dort erzählen. Man sollte sogar noch vielleicht anführen, dass die beiden gar nicht aus dem Sprachenbereich kommen. Sie sind beide, glaube ich, Ingenieure. Und da unter diesem Gesichtspunkt finde ich es noch interessanter, dass sie sich da wirklich in die Recherche reinknien und offenbar viele Dinge selbst erst nochmal nachlesen, was nicht unbedingt so bekannt ist. Und das, da habe ich Respekt vor, weil es einfach ein Blick über den Tellerrand ist, den sie uns ja auch ermöglichen, indem sie diesen Podcast machen. Denn das ist in meinen Augen ein gutes Beispiel für Völkerverständigung. Ja? Man kommt sich näher, wenn man weiß, was auf der anderen Seite der Grenze abgeht. Und ich finde es sowieso ein bisschen seltsam, dass wir bei uns in den deutschen Nachrichten nicht ein bisschen mehr auch Nachrichten aus den angrenzenden Staaten, also unter anderem eben Österreich, vielleicht noch Schweiz, Frankreich, Polen, was weiß ich, dass wir da nicht ein bisschen mehr drüber erfahren in den normalen Nachrichten. Wer sollte diesen Podcast nicht hören? Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also wer sich eben nicht für Sprache interessiert, ja, den interessiert es halt nicht. Aber ja, ich würde vielleicht noch ankreiden, dass man an der Audioqualität noch ein bisschen was schrauben kann. Das ist natürlich fast immer so, aber gut, der Inhalt ist so interessant und die beiden sind so unterhaltsam, dass ich da, glaube ich, nicht viele Abstriche machen würde. Ich glaube, jetzt höre ich auch einfach mal auf zu schwafeln und lasse euch die Zeit dann dort reinzuhören. Ihr findet So Red Mal Dor unter srmd.at, wird natürlich auf wirhörenstimmen.de verlinkt und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Podcast. Macht's gut!